Wissen Sie etwas Näheres über diese Geschichte?« fragte ihn Avdotja Romanowna. »Glauben Sie vielleicht«, fuhr Pulcheri Alexandrowna voll Eifer fort, »Ihnen hätten damals meine Tränen, meine Bitten, meine Krankheit, mein Tod vielleicht aus Gram, unsere große Armut zurückgehalten? Er wäre über alle Hindernisse in größter Ruhe hinweggeschritten. Aber wäre es möglich? Wäre es möglich, dass er uns nicht liebt?« »Er hat mir nie selbst etwas über diese Geschichte gesagt«, antwortete Rasumichin vorsichtig, »aber ich habe einiges von Frau Sanizin gehört, die in ihrer Art auch nicht von den mitteilsamsten ist. Und was ich gehört habe, ist vielleicht ein wenig seltsam.« »Und was haben Sie gehört?« fragten fast gleichzeitig beide Damen. »Es ist nichts Besonderes. Ich erfuhr nur, dass diese Heirat, die schon eine beschlossene Sache war und bloß nicht zustande kam, weil die Braut starb, Frau Sanizin selbst sehr missfiel. Außerdem sagt man, dass die Braut gar nicht hübsch gewesen sei. Das heißt, man sagt, sie sei sogar hässlich gewesen und sehr kränklich und eigentümlich. Sie hatte aber, wie es scheint, auch einige Vorzüge. Es müssen doch unbedingt irgendwelche Vorzüge da gewesen sein, sonst könnte man doch so etwas nicht verstehen. Eine Mitgift hatte sie nicht zu erwarten, aber auf eine Mitgift hätte er auch nie gerechnet. Es ist überhaupt schwer, in einer solchen Sache zu urteilen.« »Ich bin überzeugt, dass sie ein wertvolles Mädchen war«, bemerkte Avdotja Romanowna kurz. »Gott wird es mir verzeihen, aber ich habe mich damals doch über ihren Tod gefreut, obwohl ich nicht weiß, wer von ihnen den anderen zugrunde gerichtet hätte, er sie oder sie ihn«, beendete Pulcheri Alexandrowna dieses Gespräch. Danach aber begann sie vorsichtig mit Unterbrechungen, wobei sie ständig zu Dunja hinüberblickte, was jener offenbar unangenehm war, wieder nach dem gestrigen Auftritt zwischen Rodja und Luschin zu fragen. Dieser Vorfall beunruhigte sie, wie man merken konnte, am meisten, bis zu Angst und Zittern. Rasumichin erzählte von Neuem alles möglichst ausführlich, fügte aber auch diesmal noch seine eigene Meinung hinzu. Er beschuldigte Raskolnikow, Pjotr Petrowitsch vorsätzlich gekränkt zu haben und entschuldigte ihn diesmal kaum durch seine Krankheit. »Er hat sich das wohl schon vor der Erkrankung ausgedacht«, fügte er hinzu. »Das denke ich auch«, sagte Pulcheri Alexandrowna niedergeschlagen. Sie war aber sehr überrascht, dass Rasumichin sich heute so vorsichtig und fast mit Achtung über Pjotr Petrowitsch äußerte. Auch Avdotja Romanowna fiel das auf.